1. Als die Entscheidung fiel, das war nach Italien Siegeln Sultan, übergab man Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann namens Julius, der zur kaiserlichen Kohort gehort. 2. Wir gingen an Bord eines Schiffs aus Adramitium, das die Häfen der Provinz Asia anlaufen sollte, und stachen in Begleitung des Meisteniers Aristarchus aus Thessalonik in See. 3. Am nächsten Tag legten wir in Sidonen, wo Julius Paulus sehr menschlich behandelte und im Erlort, sein Freund zu besuchen, sich von ihnen versorgen zu lassen. 4. Von dort aus setzten wir an Sir Reis Fort und Siegelten im Schutz von Zypern, die an Stork Gegenwind und der direkten Fahrt hinderten. 5. Nachdem wir das Affin mehr vor Kilikien und Pamphylien überquert hatten, erreichten wir schließlich die Stadt Myra in Lycien. 6. Dort entdeckt der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das Kurs auf Italien nahm, und ordneten, das wir an Sir Reis auf diesem Schiff fortsetzen sollten. 7. Die wir über viel Tage hinweg nur langsam verankamen, erreichten wir Nidosna unter großen Schwierigkeiten, weil der Wind uns jedoch abdrängt, Siegelten wir im Schutz von Kreta und Samon Vorbei. 8. Ne mussem gelang es uns, an der Kust entlang zu fahren, bis wir einen Ort namens Skånehaven in der Nähe der Stadt Lasaya erreichten. 9. Die wir sieht vergangen war und die Schifffahrt wegen der bereits bindeten Fasenzeit gefahrlich word, warnte Paulus die während wörtlichen Eindringlich. 10. Erklärt ihnen, dass die Fortsetzung der Reise mit großem Unheil und schweren Verlusten verbunden sei, die nicht nur das Schiff und die Ladung, sondern auch ihr Leben betrafen. 11. Der Hauptmann schenkte jedoch dem Steuermann und dem Schiffsener mehr Vertrauen als den warnenden Worten, die Paulus geäußert hat. 12. Die der Häfen für ein Überwinterung angeeignet schien, beschloss die Mehrheit, weiter zu segeln, nach Möglichkeit phonix zu erreichen, einen kritischen Häfen, der nach Südwesten und Nordwesten offen ist. 13. Als ein leichter Südwind aufkam, glaubten sie, sel sicher erreichen zu können, lichteten die Anker und Siegelten dichten der Kust von Kreta entlang. 14. Doch schon bald brach ein heftigestem Wind, der als Nordost bekannt ist, von der Insel her über das Schiff herein. 15. Die das Schiff vom Sturm mitgerissen wurde und es unmöglich war, gegen den Wind anzusteuern, mussten wir uns schließlich dem Schicksal ergeben und uns treiben lassen. 16. Warend wir im Schutz einer kleinen Insel namens Kaude Vorbei führen, gelang es uns nur unter größter Anstrengung, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen. 17. Nachdem sie's Hope gesogen hatten, sicherten sie das Schiff mit Tauen, aus Furcht, in die Surti Sandbank zu Geraten, ließen sie den Tribanker Herabun Trieben weiter. 18. Die Durstum uns weiterhin heftig zu setzt, begann die Besatzung am folgenden Tag damit, einen Teil der Ladung über Bord zu werfen, das Schiff zu entlasten. 19. Dritten Tag warfen sie sogar mit eigenen Handen das Schiffsgerät ins Meer, die Lage immer bedrohliche Word. 20. Die über viel Tage hinweg weder Sun noch Stern sichtbar waren und der gewaltigstem Anhielt, schon schließlich jede Hoffnung auf ein Rettung. 21. Nachdem die Männer lange Zeit nichts gegessen hatten, trat Paulus in ihr mit und sagt, sie hatten auf in Horen und Kreta nicht verlassen sollen, dieses Unglück zu vermeiden. 22. Dennoch forderte sie nun auf, mutig zu sein, die niemand von ihnen sein Leben verlieren word, sondern lediglich das Schiff zerstört word. 23. Erklärt, dass in der Vergangen in Nacht ein Engel des Gottes, dem Angehor und dem Dien, zu ihm gekommen sei. 24. Der Engel versichert ihm, das vor dem Kaiser erscheinen muss und das Gott ihm das Leben aller Mitreisenden geschenkt habe. 25. Die Schalb ermutigte die Männer, zu versichtlich zu sein, die fest darauf vertrau, das Gott sein Zusage genau so erfüllen word, sie im verkündet word. 26. A wise jedoch darauf hin, das sie zwangslaufig auf ein Insel auflaufen worden. 27. In der Wirsenten Nacht, warend wir in der Odria hergetrieben worden, vermutet die Besatzung gegen Mitternacht, das sie sich festem Land nahörten. 28. Als sie das Lot auswarfen, stellten sie ein Tief von Zwanzig Faden fest, Kurz darauf massen SIE Ernüten fan den noch Funzen faden vor. 29. AUS Angst, aufklippen aufgelaufen, warfen SIE via Anker vom Heck AUS und warteten sensuchtig auf den Anbruch des Tags. 30. Als die Seelut Jedok versuchten, heimlich vom Schiff zu fliehen, in dem SIE das Beiboot unter dem Vor und INS Wasser ließen, Anker am Bug aussurfen, griff Paulus ein. 31. A warnte den Hauptmann und die Soldaten, das niemen Geratet wer den kon, wenn die Seelut nichten Bord des Schiffs blieben. 32. Daraufhin Kapten die Soldaten die Sail des Beiboots und ließen es in die See abtreiben. 33. Kurz vor Tagesanbruch ermutig Paulus al Anwesenden, etwas zu essen, SIE bereit sieht wir sentagen in Standiger Anspannung one Nahrung ausgehart hatten. 34. Betonte, das die Nahrungsaufnahme für überleben notwendig SEI, und versichert ihnen, dass keinem von ihnen auch noch ein Haar gekrümmt wird. 35. Nachdem dies gesagt hat, nahm brot, dankte Gott vor den Augen aller, brachis und begann zu essen. 36. De dirt shopten al neuen mutten begannen ebenfalls, narung zu sich zu nemen. 37. Instgesamt befanden were uns mit 276 personen an board des Schiffs. 38. Nachdem SIE sich gestarkt hatten, erleichterten SIE das Schiff weiter, in dem SIE den restlichen get redevorat INS mehr warfen. 39. Als es hell word, erkannten SIE das Lands war nicht, entdeckten aber ein butched mit einem Flachenstrand, und dem SIE das Schiff nach Möglichkeit auf Grund laufen lassen wollten. 40. SIE Kapten die Anker, ließen SIE im Meer Zurück, lossen die Steuerruder und setzten das Vorsigel dem Wind AUS, auf den Strand zuzustehen. 41. Da SIE Jedok auf ein Sandbank gerieten, lief das Schiff auf, der Bug bot sich fest ein, waren das Heck Dirch die Gewalt der Wellen auseinanderbrach. 42. Die Soldaten bieb sich dichten zu nachst, die Gefangen in zu toten, zu verhindern, das Gemmen schwimmend entkommen konnte. 43. Der Hauptmann Jedok wollte Paulus retten und hindert SIE an ihrem Vorhaben, befahl denen, die schwimmen konnten. Zu ist INS Wasser zu springen und das Land zu erreichen. 44. Die Übrigen sollten auf Breton oder anderen Rakteilen folgen, so dass schließlich als 276 Personen sicher das Ufer erreichten.